bella donna, schöne Madonna, hör mich an und sei mir gnädig, oh bella donna. Ich steh vor deinem Fenster und schau sehnsuchtsvoll zu dir empor und spiel auf der Gitarre dir ein neues Liebesliedchen vor. Oh bella donna, schöne Madonna, in deinen Augen strahlt die Sonne, oh bella donna. Ich hol dir gerne aus der Ferne Mond und Sterne, weil ich an dich mein Herz verlor. Thank you.